Telekom-Fernsprecher, Hermannplatz, Ecke, U-Bahnhof, Eingang Hermannplatz. Zu der derzeitigen Ausrüstung gehört ein Stand mit der Aufschrift Heiße Maronen. Und vor dem Stand ist ein weißes Schild aufgestellt, das in roter Schrift folgende Preise anzeigt. Heiße geröstete Maronen, Maroni, das feine, gesunde Naturprodukt, 100 Gramm, 2 Euro, 150 Gramm, 3 Euro, 200 Gramm, 4 Euro, 250 Gramm, 5 Euro, 300 Gramm, 6 Euro, 400 Gramm, 8 Euro, 500 Gramm, 9 Euro. Ansonsten hier auf dem Hermannplatz, außer etwas Kleinmüll und einigen aufbauenden Marktständen, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.